7 Uhr, hier ist Radio 100 mit Nachrichten. Kein Blut für Öl. Nach dem Ablaufen des UNO-Ultimatums heute Morgen um 6 Uhr gibt es keine Anzeichen für eine plötzliche Verhinderung eines Krieges am Golf. Die letzten Stunden vor dem Ende der Frist heute früh waren weltweit von Protest- und Widerstandsaktionen gegen den drohenden Angriff der USA auf die irakische Armee bestimmt. Zehntausende von US-Amerikanern forderten die US-Regierung auf, weiter auf eine friedliche Lösung und auf die Wirkung der Sanktionen zu bauen. Dabei nahm die Polizei viele Demonstranten fest. In mehreren Städten der BRD fanden noch während der Nacht Mahnwachen, Blockaden und andere Protestaktionen statt. Weitere Aktionen werden für heute Vormittag erwartet. Eine friedliche Blockade der Friedrichstraße im Bezirk Mitte wurde um 5.30 Uhr von der Polizei aufgelöst. UNO-Appell. UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar richtete kurz vor Ende der vom Sicherheitsrat gesetzten Frist einen letzten Appell an den irakischen Diktator Saddam Hussein. Für den sofortigen Beginn eines Rückzuges aus Kuwait stellte Pérez eine internationale Konferenz zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts in Aussicht. Irak müsse bei einem Rückzug nicht befürchten, angegriffen zu werden. Für diesen Fall schlug Pérez erneut die Stationierung von Truppen der Vereinten Nationen vor. Pérez erklärte, er habe die Zusicherung des Sicherheitsrates, dass alle Probleme im Nahen Osten umfassend gelöst werden sollen. Dazu gehöre auch die Palästina-Frage. Auch die mit den USA verbündeten arabischen Staatschefs Saudi-Arabiens und Ägyptens, König Fahd und Mubarak, riefen Irak zum Rückzug in letzter Minute auf. Aus der irakischen Hauptstadt Bagdad gibt es bisher keine Reaktion auf diese Appelle. Bei einem Besuch von Soldaten gestern Abend hatte Iraks Diktator Saddam Hussein gestern keinen Zweifel daran gelassen, dass ein plötzliches Einlenken nicht in Frage komme. Kriegsstimmung. Die internationale Invasionsmacht am Golf steht in höchster Alarmbereitschaft. Den etwa 600.000 hauptsächlich US-Soldaten stehen in Kuwait und an der irakisch-saudischen Grenze etwa 540.000 Iraker gegenüber. Der US-Fernsehsender NBC meldete, US-Truppen bereiteten durch Störung des irakischen Funkverkehrs Luftangriffe vor. Die USA verlegten mehr als 2 Dutzend Langstreckenbomber aus dem Indischen Ozean in die Golfregion. Die Maschinen können Ziele im Inneren des Irak ohne Auftanken erreichen. Irak hat nach US-Fernsehberichten im Hafen von Kuwait 5 vollgeladene Öltanker zusammengezogen, die im Falle eines Angriffes in Brand gesetzt werden sollen. Die US-Regierung warnte alle US-Journalisten, die sich noch im Irak befinden, vor einer wirklich gefährlichen Situation. In Israel flohen viele Bürger in der Hafenstadt Eilat am Roten Meer, wo sie sich vor einem möglichen irakischen Angriff sicher fühlen. Neue Spannungen. US-Außenminister Baker hat den sowjetischen Geschäftsträger in Washington einbestellt, um gegen das Vorgehen der sowjetischen Truppen im Baltikum zu protestieren. Ein Sprecher sagte, Baker habe darauf gedrungen, dass die UdSSR auf den friedlichen Weg des Dialogs zurückkehre. Dies sei die einzige Möglichkeit, die Krise im Baltikum beizulegen. Eine Verschiebung des geplanten Gipfeltreffens zwischen Gorbatschow und Bush gilt inzwischen als wahrscheinlich. Geld für Krieg. US-Präsident Bush hat 42,5 Millionen US-Dollar Militärhilfe für El Salvador freigegeben. Die Finanzhilfe soll allerdings erst nach der Wahl einer neuen Nationalversammlung in El Salvador ausgezahlt werden. In dieser Zeit sollen Wege zur friedlichen Beendigung des Bürgerkrieges gesucht werden. Bush begründete die neue Einwilligung mit den militärischen Erfolgen der Guerilla FMLN. Die Befreiungsfront hatte am 2. Januar einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Soweit die Meldungen in der Redaktion von Werner Vogel. Der Wetterbericht vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin. Die Temperatur in Dahlem beträgt zurzeit minus 4 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 82%. Der Wind weht aus Ost mit Stärke 4. Heute ist es in Berlin nur zeitweise wolkig, überwiegend aber sonnig. Höchsttemperatur um 0 Grad. Zusätzliche Informationen zum Wetter unter der Rufnummer 1164. Sie hörten Nachrichten auf Radio 100, gesprochen von Ari Gosch. Nächste Meldungen um 7.30 Uhr. Die Zeit jetzt 7 Uhr und 5 Minuten. Radio 100. Das Morgengrauen, Guten Morgen, oder sagen wir, es geht so. 7 Minuten nach 7 ist es und noch scheint alles friedlich, relativ friedlich. Auch eine Stunde nach Ablauf des Ultimatums am Golf. Also herzlich willkommen zum Morgengrauen auf Radio 100. Oliver Schlesinger an den Reglern und Joachim Schulter am Mikrofon wünschen allerseits einen schönen Mittwochmorgen. Ein Wort und wir könnten Frieden haben. So gestern Abend der ägyptische Staatspräsident Mubarak in einem dramatischen Appell an den irakischen Diktator Hussein. Solche Worte, gesprochen von wem auch immer, sind bisher ausgeblieben und im Moment sieht es auch nicht so aus, als wäre mit ihnen zu rechnen. Daran geändert hat offensichtlich auch nicht der letzte Appell von UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar, der um Mitternacht Hussein aufgefordert hatte, einzulenken, wie zuvor schon der jordanische König Hussein. Wir hörten es in den Nachrichten, im sogenannten Krisengebiet stehen rund 540.000 irakischen Soldaten, mehr als 600.000 der internationalen Truppen unter amerikanischer Führung gegenüber. Über 2 Dutzend B-52-Bomber, die ohne Auftanken Ziele im Irak erreichen können, sind inzwischen in den Nahen Osten verlegt worden, wenn wir den Berichten amerikanischer Fernsehstationen glauben können. US-Truppen sollen inzwischen damit begonnen haben, den irakischen Funkverkehr zu stören. Wir werden Sie den ganzen Tag über auf dieser Welle auf dem Laufenden halten und schnell und umfassend informieren und in den nächsten knappen 3 Stunden Morgengrauen auch mit eigenen Korrespondenten berichten sowie denen unserer Ostberliner Kolleginnen von Radio Aktuell auf dem Laufenden halten. 7:15 ist es inzwischen.